hätte eher eine persönliche Frage, weil ich habe nicht herausbekommen können, wann Sie Ihre Kolumne zu Nachrichten, also zu Nachri, begonnen haben, bei der Taz zu schreiben und das bezüglich, ab wann nach den Kölner Ereignissen, wann Sie angefangen hat, wie lange es gedauert hat, die Kolumne zu verfassen. Vielleicht sind viele nicht bekannt mit dieser Begrifflichkeit von Ihnen. Ich kann das nochmal aufgreifen, vielen Dank. Ich war sehr oft in Nordrhein-Westfalen, also 2015, 2016, auch nach der sogenannten Kölner Silvesternacht als Reporter. Das beschreibe ich in meinem ersten Buch sehr ausgiebig und habe damals vor allen Dingen in Köln miterlebt, wie die Stimmung gegen nicht weiße Menschen von jetzt auf gleich wirklich krass kippen kann. Also ich wurde in Köln in der Bäckerei nicht bedient zum Beispiel. Finde ich, geht nicht. Also wenn man von einzelnen Tätern, und das haben wir nachrecherchiert damals mit neuen Kolleginnen und Kollegen, dass es in der sogenannten Kölner Silvesternacht rund ein Dutzend Täter gab, die Frauen misshandelt und vergewaltigt haben, und das geht gar nicht. Was ich damals als Fazit gezogen habe, war, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauen gar nicht geht, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, egal von wem ausgehend. Und diese Aussage hat sehr, sehr viele Menschen in Deutschland sehr wütend gemacht, weil sie wollten nicht über Sexismus und sexualisierte Gewalt im Allgemeinen sprechen, sondern sie wollten über sogenannte Ausländer reden. Denen ging es gar nicht um Frauen oder Sicherheit. Denen ging es um einen rassistischen, islamfeindlichen, menschenfeindlichen Diskurs. Was dazu geführt hat, dass ich in Köln war, eine vermeintlich sehr, sehr lustige und weltoffene Stadt, und dass ich plötzlich in der Bäckerei nicht bedient worden bin. Und die Polizei vor dieser sogenannten Kölner Silvesternacht hatte schon einen Begriff für Menschen, die so wie ich aussehen, Nafri, sogenannte nordafrikanische aussehende Männer. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass diese rassistische Sprache dekonstruiert und entkräftet wird, wenn ich mir diese Sprache aneigne und sie mir plötzlich gehört. Und so habe ich dann in dem Fall mit Kolleginnen von der Taz einige Jahre später, die Kolumne schreibe ich seit 2 Jahren, sie heißt die Nachrichten, also Nachrichten, Nafri, Nachrichten, hihi, lustig, weiß ich. Ich schreibe eigentlich, worauf ich Bock habe, so. Richtig Anarchie, aber dass ich mir das Wort quasi genommen habe, sodass es der Polizei keinen Spaß mehr macht, dieses rassistische Wort zu nutzen. Das ist so eine Strategie, wo man immer von Wort zu Wort schauen muss, ob das sich lohnt, ob das Sinn macht oder nicht. Aber für mich ist es Empowerment pur, genau das dann so umzudrehen und zu sagen, gut, ich schaue mir das jetzt mal, ich bin zwar kein Linguist, aber ich schaue mir jetzt an, wie ich selbst Sprache auch prägen kann. Weil zum Glück reden wir ja nicht so wie in den 80er Jahren oder im 18. Jahrhundert. Menschen in diesem Land wollen wie in den 80er Jahren sprechen. Aber Sprache zum Glück entwickelt sich ja weiter. Und ich bin selbst mit den Begriffen, die ich benutze, nicht immer 100% zufrieden und würde nie ausschließen, dass ich in 3 Jahren wieder hier sitze und andere Begriffe benutze. Und ich finde es ganz traurig, wenn Menschen sich an Begriffen identitär festklammern und sagen, aber ich habe schon immer Schaumküsse so genannt. Ist so, wenn das deine Identität ist, voll traurig eigentlich. Oder diese Straße, die nach einem rassistischen Kolonialverbrecher benannt ist, die darf nicht umbenannt werden, sonst heule ich. Oder Leute argumentieren wirklich so. Wenn deine Identität an einem rassistischen Straßennamen hängt, das sagt viel über deine Identität aus, tatsächlich. Und so versuchen ganz viele Betroffene, danke für die Frage, tatsächlich auch rassistische Sprache aufzunehmen und zu dekonstruieren und ein Zeichen zu setzen. Wir haben mit Ihrem Ruhrgebiet die Kanaken-Sprache. Wie heißt nochmal die Band, die Gruppe? Die hört doch auch dieses, die nennen sich doch auch so, ne? Die Kanaken. Die haben das Schimpfwort auch für sich gemünzt und treten. Genau, Sie meinen Kanakatak. Genau. Dieser genau. Tatsächlich ist das Wort auch zumindest in meiner Familie von Anfang an, meine Eltern sogenannte GastarbeiterInnen und mein Vater wurde so genannt an seiner Betriebsstätte die ganze Zeit. Und es ist entmenschlichend, wenn man dieses Wort die ganze Zeit benutzt. Vor allen Dingen, wenn man nicht von diesem Rassismus betroffen ist. Jetzt kann ich als betroffene Person, aber auch andere Betroffene, schwarze Menschen zum Beispiel, für die ich jetzt an dieser Stelle nicht reden kann, oder Sinti und Romnia, jetzt können wir jetzt natürlich nicht den Leuten den Mund verbieten. Also ich kann ihnen nicht den, also ich habe ja nicht Tesafilm und gehe durch die Republik und klebe den Leuten den Mund zu. Aber ich sage, dass es mittlerweile halt anders als vor 20, 30 Jahren hörbaren Widerspruch gibt. Das ist der Unterschied. Mit sehr viele Menschen in Deutschland kommen mit diesem Widerspruch nicht klar, weil vor 30 Jahren diese rassistische Sprache benutzt worden ist und alle haben gekichert und gelacht und alles war gut. So, und heutzutage gibt es aber Wissensproduktion, es gibt Aktivismus, es gibt AutorInnen, es gibt Kritik, die sagen, es fängt tatsächlich mit der rassistischen Sprache an und es endet mit dem Mord an Marwa el-Sherbini im Gerichtssaal. Das, also, das, wie gesagt, das ist die Fallhöhe, warum wir über rassistische Sprache, warum wir über öffentliche Räume, warum wir über Diskriminierung im Bildungssystem reden müssen, warum wir über strukturelle Probleme bei der Polizei reden müssen, warum ich mir zur Aufgabe gemacht habe, sehr viele Dinge kritisch zu lesen, obwohl es manchmal sehr viel Arbeit ist. Anderes Beispiel, ich war bei einer Recherche in Bremen, wo mir die Sprecherin von der Polizei auf einer Veranstaltung erklärt hat, dass die Kriminalität am Hauptbahnhof dort vor allen Dingen von sogenannten Nafris, nordafrikanisch aussehenden Männern ausgeht. Und dann habe ich mich gewundert und als Journalist versuche ich dann, mir die Daten anzuschauen. Siehe da, dass am Bremer Hauptbahnhof ein Intensivstraftäter dafür gesorgt hat, dass die Statistik verfälscht worden ist. Also auf die Kappe von einer Person, die dann so in die Statistik eingegangen ist, dass sie aus Nordafrika stammt, ging dann plötzlich irgendwie fast die Hälfte der Straftaten, die dort registriert worden sind. Was aber bei den Kolleginnen und Kollegen in der Lokalpresse da angekommen ist, ist, wir haben ein Problem mit nordafrikanisch aussehenden Männern. Und nicht, wir haben ein Problem mit einem Intensivstraftäter, der, by the way, auch noch psychische Probleme hatte. Und das meine ich auch mit immer kritisch versuchen, Daten und Aussagen zu prüfen. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass guter Journalismus, dass kritische Wissenschaft immer im Sinne von verletzbaren Minderheiten ist. Immer. Also wenn man evidenzbasiert diskutiert, dann ist es immer gut für den Minderheitenschutz. Weil da kommt immer bei raus, dass bestimmte rechtskonservative Medien eher Meinungsmache betreiben als realitätsbezogen berichten. Sie hatten eine Frage. Ja, ich wollte anschließend dazu sagen, dass gerade beim Thema Racial Profiling ja häufig auf Statistiken verwiesen wird, aber das ja auch einhergeht eigentlich mit einer self-fulfilling prophecy. Also wenn ich sozusagen mehr kontrolliere bestimmte Personengruppen, dann ist ja auch logisch, dass dort mehr Dinge auffallen. Also es ist ja sozusagen ein Trugschluss und eine Fehlinterpretation in Statistiken, weil es nicht repräsentativ ist sozusagen. Genau, und Racial Profiling sorgt dafür, dass das Leben und der Alltag von so vielen Menschen einfach kaputt gemacht wird. Das sollte man nicht unterschätzen, dass man entmenschlicht wird, und zwar jedes Mal, wenn man im öffentlichen Raum ist. Ich habe eine lange Reportage auch im Kontext von dieser Recherche nach der sogenannten Kölner Silvesternacht geschrieben, und die Reportage kommt auch in Longform, also in längerer Ausgabe, in meinem ersten Buch vor, wo ich einen marokkanischstämmigen jungen Mann begleite, der in der Silvesternacht racial profiled worden ist, bevor diese Übergriffe stattgefunden haben. Das heißt, rein logisch gedacht, der hat damit nichts zu tun. Der wurde halt racial profiled und hatte das Pech, halt als Nafri einkategorisiert worden zu sein. Und der hat in Wuppertal hier 2,5 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Das geht nicht. Also wenn wir Rechtsstaat sagen, dann müssen wir wirklich den Rechtsstaat an seinen eigenen Kriterien messen. Und allein diese Recherche hat mir sehr viel rassistische Hassmails eingebracht, weil mir dann gesagt worden ist, wie kannst du nur jetzt über Racial Profiling sprechen? Ich so, eine ganzheitliche Betrachtung des Problems. Dieser Mensch musste 2,5 Monate in einem Gefängnis verbringen, obwohl er nachweislich nichts gemacht hat. Ich oute mich mal, ich bin der Polizeipräsident hier. Schön, dass Sie da sind. Ich habe mich auf den Abend schon sehr gefreut und will auch sicherlich einiges mitnehmen, bin da ganz gespannt drauf. Aber beim Thema Racial Profiling reizt es mich natürlich jetzt einfach mal die Nachfrage an Sie zu stellen. Wenn Sie so etwas jetzt feststellen aus journalistischer Sicht, dann ist für mich ja immer die Frage, woran stellen Sie fest, dass es tatsächlich Racial Profiling war? Also jetzt von mir aus auch festgemacht an diesem Einzelfall, wo sich dann vielleicht nach 2 Monaten herausgestellt hat, dass es vielleicht kein Beweis zu führen, also am Ende steht fest, das ist jemand, der muss wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Aber ich kann mir in unserem Rechtssystem gar nicht so recht vorstellen, dass ein reines Racial Profiling für alle Instanzen ausreichend ist, um eine so lange Freiheitsentziehung zu berechtigen. Also insofern meine Frage an Sie als Journalist, wie kommen Sie zu dieser, Entschuldigung, ein bisschen Corona-Nachwirkung, wie kommen Sie zu einer solchen Feststellung? Und mit Blick auch nochmal, Sie sprachen vorhin auch den Bahnhof hier in Hamm an, kann ich sagen, dass ich die Statistiken ganz gut kenne und dass es leider tatsächlich so ist, dass wir insbesondere auf der Seite der Dealer ganz viele Personen haben mit migrantischem Hintergrund, also unabhängig von der Staatszugehörigkeit. Und dass zum Beispiel meine Mitarbeiter hier am Bahnhof gar nicht vorbehaltlos kontrollieren, sondern in der Regel immer unter Beobachtung der Delikte, die begangen werden. Und insofern sind wir da an der Stelle, glaube ich, halt nicht vom Racial Profiling, sondern einfach wirklich vom Fakt der Feststellung nach der Festnahme, dass eine Person mit diesem Namen, mit diesem migrantischen Hintergrund. Also leider ist das so, wird aber vielfach auch vom Gegenüber, das kann ich auch sagen, dann immer wieder festgemacht, warum sprecht ihr mich an? Das tut ihr doch nur, weil. Möglicherweise gibt es aber eben auch ein paar Beobachtungen oder dann eben auch Rauschgiftgründe, die sagen, nee, das ist eben nicht nur Racial Profiling, aber es wird sehr gerne auch als Schuldschild ganz offensichtlich benutzt. Also insofern Frage an Sie als Journalist, wie kommst du zu dieser klaren, harten Trennlinie? Das wundert mich. Also als investigativer Journalist kriege ich Dokumente auf den Tisch, die ich eigentlich nicht haben sollte. Das heißt, ich habe Informantinnen, ich kriege die ganzen Akten und durchforste die Akten nach Beweisen. Und in sehr, sehr vielen Fällen gibt es diese Beweise überhaupt gar nicht. Und dann sagt einer ihrer Kollegen, jetzt nicht hier in Hamm, aber in anderen Direktionen, es ist sehr, sehr schwierig, in der Polizei zu recherchieren. Die Polizei ist, und das sage ich, schreibe ich auch sehr pointiert und ein bisschen provokativ im Buch, eine Parallelgesellschaft. Also sehr abgeschlossen. Dazu gibt es mittlerweile auch gute Forschung in Deutschland, in Hamburg, in Bochum wird geforscht, auch in Berlin, wo es super schwierig ist, mit Recherche reinzugehen. Aber es gibt immer wieder InformantInnen, die beobachten, wie die Methoden in einzelnen Polizeidirektionen sind und warum die unfair sind. Und es gibt einige Kollegen von Ihnen, Kolleginnen, die damit nicht so gut leben können und dann mit verschiedenen Journalistinnen sprechen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Innenansicht, gepaart mit dem Studium der verschiedenen Dokumente, wie gesagt, die ich über irgendwelche Wege dann bekomme, falls Sie Dokumente für mich haben. Können wir später am Hauptbahnhof hier in Hamm einen Aktenkoffer übergeben und wir haben uns nie gesehen. Das ist das eine. Und zu Ihrem Beispiel Drogenkonsum und Drogenverkauf. Das spreche ich auch im Buch an, abgesehen davon, dass wir jetzt mit der neuen Bundesregierung sowieso nochmal bei einigen Drogen ja eine ganz andere Diskussionslage haben, wundere ich mich, dass wir sehr, sehr viel über die Dealer sprechen und gar nicht über die Konsumenten. Die Konsumenten, das sind die Studis, ich weiß nicht, ob sie Kinder haben, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber das ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich bin tatsächlich dafür, zum Beispiel Cannabis zu legalisieren, obwohl ich selbst nicht rauche, aber man muss sich dann die Biografien von diesen Männern, meistens sind es ja Männer, meistens sind es Männer, die nicht weiß sind, meistens sind es Männer, die nicht weiß sind und Fluchterfahrung haben. Viele von denen haben gar keine andere Wahl, dürfen ja gar nichts anderes machen. In Berlin, in Hamburg, in Hamm, in Köln. Die, entweder sie sitzen den ganzen Tag im Flüchtlingsheim und machen nichts und gehen um 12 Uhr und holen sich das Essen ab, wo keine Gewürze dran sind. Oder sie versuchen irgendwie, sich eine Beschäftigung zu suchen. Und dann gibt es tatsächlich kriminelle Netzwerke, die das auch ausnutzen, die organisiert sind. Und es gibt mehrere sehr gute, ich weiß nicht, in Hamm weiß ich tatsächlich jetzt hier nicht, ob es so Projekte gibt, aber ich kenne aus Hamburg und aus Berlin Projekte, die tatsächlich diese Männer da rausholen wollen. Und sehr, sehr viele wollen nicht am Hauptbahnhof in Hamm sitzen und 3 Gramm Hasch verkaufen. Die sind nicht über das Mittelmeer gekommen, Lebensgefahr, um hier irgendwelchen Studis Drogen zu verkaufen. Und gleichzeitig ist es aus meiner Lebensrealität und aus der Lebensrealität von sehr vielen anderen Menschen, die so wie ich aussehen, ein Fakt, dass wenn ich durch bestimmte Räume laufe, ich häufig darauf angesprochen werde, ob ich meinen Pass vorzeigen kann. Im Zug sehr häufig. Und mittlerweile kommt es ein bisschen darauf an, wie meine Tagesform gerade ist, ob ich gerade Bock habe oder nicht, Zeit habe oder nicht. Und dann rede ich mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt verschiedenste Reaktionen. Ich hatte schon mal die Reaktion so, oh, ups, und dann wird der ganze Waggon doch kontrolliert. Dann mögen mich die anderen Passagiere nicht, aber dann war das so, ups, war gar nicht so. Einige versuchen dann noch zu reden. Dann bitte ich um den Namen bzw. die Nummer. Und so entsteht aber ein Diskurs tatsächlich, auch polizeikritischer Diskurs, wie Polizei überhaupt arbeitet. Und ich kann gleich auch später nochmal dazu was lesen. Wir müssen uns fragen, wen die Polizei vor wem schützt. Das heißt ja Freund und Helferin, aber sehr viele von Rassismus betroffene Menschen haben Angst vor der Polizei. Ich lese gleich jetzt, weil sie da sind, tatsächlich dann auch was direkt dazu. Wir haben verschiedene Wortmeldungen. Sie waren zuerst und dann waren Sie dran. Und dann habe ich hier noch entweder eine Wortmeldung gesehen oder jemand hat sich einfach gekratzt. Dann sind Sie dran. Also 1, 2, 3. Ja, bitte. Hier ist der Begriff Racial Profiling nicht ja. klar. Können Sie das mal erklären? Ja, also es ist ein englischsprachiger Begriff und Racial Profiling meint eigentlich, dass Menschen aufgrund ihrer sichtbaren Herkunft oder Hautfarbe von der Polizei extra kontrolliert werden. Also das mehr nicht. Ja, erstmal. Aber da werden Leute zum Beispiel an Flughäfen, an Bahnhöfen, an öffentlichen Orten rausgefischt. Also aus einer großen Gruppe kommt dann der Polizist auf mich zu und sagt, geben Sie mir mal Ihren Ausweis. So. Und das ist aber eine Form von Diskriminierung und von Rassismus, die so nicht geht aus meiner Perspektive. Ich hatte auch mal, das ist aber lange her, mit einem Polizeigewerkschafter einen Austausch in der Wochenzeitung Die Zeit. Racial Profiling ist ja eigentlich verboten in Deutschland. Das darf die Polizei überhaupt gar nicht machen, weil das eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft ist. Und dieser Polizeigewerkschaftler hat dann aber argumentiert, dass es gemacht werden muss, wegen sogenannter illegaler Migration. So, und so kann man sich auch Argumente zusammenfügen, um eine Praxis zu legitimieren, die eigentlich so aus meiner Sicht eher ausschließt und rassistisch ist. So, jetzt hatten Sie sich gemeldet und dann hatten Sie sich gemeldet. Ja, der Supersichtige ist auch anschließend daran, also dass der Auftrag per se ja schon rassistisch sein kann. Also wenn sozusagen dort illegale Migration im Zug beispielsweise überprüft wird, dann ist das ja per se schon racial profiling. Eine andere Aussage auch dazu, glaube ich, dass das auch organisatorisch bei der Polizei eine große Problematik darstellt. Und diese Aussage kommt nicht von mir, sondern von einem Polizeibeamten hier in Hamm, der geschildert hat, dass er sich gut vorstellen kann, dass es auch Beamtinnen gibt, die beispielsweise gerade vermeintlich Migrantinnen in Zügen kontrollieren, um beispielsweise dann ins Büro zu gehen, beziehungsweise auf die Dienststelle zu gehen und dort eben 2-3 Stunden diesen Fall zu bearbeiten und nicht weiter im Zug zu hängen und weitere Kontrollen durchführen müssen. Und das ist ja also einmal als Auftrag schon, also mit der illegalen Migration ist schon sehr, sehr schwierig, aber dann solche informellen organisatorischen Problematiken, frage ich mich, wie groß ist da der Ausweg? Also, das so sozusagen auf sowas Niedriges, weil ich meine, ob er den Dienst verrichtet auf der Dienststelle oder eben im Zug, spielt ja erstmal gar keine Rolle, aber wenn das auf so einer Ebene schon passiert, wie geht es weiter? Darf ich dazu noch kurz und dann können Sie? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist Kritik. Die Kritik gut vorbereiten, nachrecherchieren und dann auch aufbereiten, sodass es quasi an diejenigen dann auch gerichtet werden kann, die Entscheidungen treffen. Und Kritik ist manchmal banal, weil dort, wo sie suchen, werden sie auch was finden. Also wenn sie in die, ich weiß nicht, wo hier die Rich People, wo die Reichen hier wohnen in Hamm, wo wohnen die reichen Menschen hier in Hamm? Oder gibt es hier keine reichen Menschen? Wo? Was? Nur eine Person, bitte nicht. Wo wohnen die reichen? Versteckt sind die alle. Ach, versteckt. Gut. Wenn sie in die Verstecke gehen würden und suchen würden, dann würden sie dort viele Leute finden, die nicht unbedingt Drogen verkaufen müssen, weil sie sind ja schon rich, aber vielleicht Steuern hinterziehen. Und so wird auch die Statistik verfälscht. Wenn sie bestimmte Bevölkerungsgruppen profilen, also die ganze Zeit auch aufhalten und nachfragen, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Statistik. Die Kriminalitätsstatistik in Deutschland sagt sowieso, dass die Kriminalität zurückgeht seit Jahren. Trotzdem, einige Kolleginnen und Kollegen machen trotzdem daraus, wie werden alle untergehen, Migranten, was weiß ich, Umvolkung und so weiter und so fort. Aber genau diese Kritik ist total wichtig, um einmal festzustellen, wie überhaupt diese Statistiken zustande kommen und warum es diese Verzerrung gibt. Auch der ganz banale Grund, dass Menschen mit deutschem Pass überhaupt gar nicht sogenannte illegale Migration performen können. Die können gar nicht diesen, wie sagt man bei der Polizei, Tatbestand erfüllen. So hat man auch eine statistische Verzerrung, die man aufdröseln muss. Und das ist nicht nur Ihre Aufgabe in dem Fall, sondern auch die Aufgabe von vielen Kolleginnen und Kollegen, die sehr oft nicht die Zeit haben, aber auch nicht die Mühe machen wollen, außer die erste Seite von der Statistik zu lesen. Ja, wobei diese Problematik eigentlich seit Jahren eigentlich raus ist aus dem statistischen Bereich, weil wir zum Beispiel auch in einer solchen Stadt hier wirklich nur auf die Dinge gucken, wie Raum, wie Körperverletzung, also Dinge, die sich im öffentlichen Raum abspielen. Und deswegen ist dieser Verzerrungsfaktor eigentlich gar nicht mehr so gegeben. Das gab es noch vor etlichen Jahren, da haben Sie vollkommen recht, aber das ist überholt. Es gibt es nicht mehr wegen der Kritik. Und dann gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sind so kreativ, die holen das wieder rein. Da brauchen sie nicht die Statistik, sondern die machen dann nochmal eine ganz andere Konstruktion drauf. Was ich sagen möchte, es geht darum, eine kritische Öffentlichkeit für dieses Problem zu sensibilisieren. Natürlich unter den Betroffenen, aber auch jene, die nicht betroffen sind und dann als Verbündete sich dazustellen und sagen, so geht das nicht. Das macht auch eine Stadtgesellschaft unruhig und vielleicht auch kaputt. Jetzt wollten Sie was sagen. Genau. Also ich wollte auch meine Meinung und mein Erlebnis zu dieser rechten Profiling sagen. Also ich lebe seit 2016 in Deutschland und mittlerweile bin ich staatlich anerkannt als Sieger. Wegen meinem Praktikum war ich oft unterwegs nach Werbach, auch nach Münster, auch mit meinem Mitschüler. da hatten wir oft da Klassenfahrten nach Münster gehabt. Also wegen nur mein Aussehens wurde ich mehrere Mal kontrolliert. Also 2017 war ich einziger Migrant in San Franciscos Berufskolleg. Wir waren ungefähr so 60 Schüler auf einer Klassenfahrt in Münster. Warum wurden wir kontrolliert? Nur gezielt ich, obwohl dass ich also nur einziger Migrant war und die 6 Polizisten kamen zu mir und die haben alles, also die haben mich nach meinem Ausweis gefragt, die haben gefragt, was ich da mache, obwohl dass mein Mitschüler sagen, der gehört zu uns, der ist, mein Lehrer war dabei, mein Lehrer war dabei, die alle ganze Zeit, die haben gesagt, der gehört zu uns, der ist als Schüler von, aus Hamm und alles. Aber die haben gar nicht gehört, außer die ganze Zeit zu kontrollieren und gesagt, die wollen einmal untersuchen, was ich was dabei habe. Und also das finde ich, das gibt es immer noch. Also das ist nur, nicht nur ein Fall gewesen, das ist fast immer am Bahnhof. Also ich bin von 2017 bis 2019 habe ich mit einem deutschen Fliegerhändler zusammengelebt. Und die haben immer zu mir gesagt, die haben gesagt, Mohammed, du hast eine dunkle Hautfarbe und du siehst nicht als Deutscher aus, du wirst einen Tag erleben am Bahnhof, du wirst kontrolliert. Und mach dir keine Sorgen. Und ich dachte, ja, okay, ne, das ist dann, es wird kommen. Wenn sie das sagt, weil mir war das, weil ich das noch nicht erlebt habe, war mir auch nicht so klar, wie das sein wird und so. Aber das macht sehr viel. Also wenn du einziger am Bahnhof kontrolliert wirst und die anderen Leute dich angucken und du wirst als Täter dargestellt, weil du wirst nachgefragt nach deiner Identität, ob du was dabei hast, deine Tasche wird überprüft und gesagt, du sollst dein Handy draußen halten. Und du stehst da und du denkst, nur weil ich anders aussehe, werde ich jetzt gerade so behandelt. Also das ist, finde ich, alltäglicher Rassismus. Und das erleben, das habe ich, das nicht nur ich, sondern Menschen, die jeden Tag das erleben. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Schilderung. Ich würde gerne eine Stelle, die passt, vorlesen. Und dann können wir weiter diskutieren, weil ich finde diese Diskussion wirklich super, super wichtig.